Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Weitere Flüchtlinge aufgenommen, neues Archiv und Bibliothek für Nienburg und Feuer in Wietzen. Am Mikrofon Philipp Kessler. Zwei weitere syrische Flüchtlinge sind in der Clausewitz-Kaserne in Langendamm angekommen. Dies hat Pressesprecherin Anke Diekmann gestern auf der Pressekonferenz vom Arbeiter-Samariter-Bund mitgeteilt. Die beiden Flüchtlinge sind über München nach Deutschland gekommen und auf eigene Faust losgegangen. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich somit in der Behelfsunterkunft auf 47 erhöht. In der Langen Straße in Nienburg soll ein neues Gebäude für Stadtarchiv und Bibliothek entstehen. So könnte es morgen der Ausschuss für Stadtentwicklung in seiner Sitzung beschließen. Das neue Gebäude soll gegenüber des historischen Rathauses gebaut werden und wurde von einem Kölner Architektenbüro entworfen, weiß Nienburg stellvertretender Bürgermeister Rolf Warnecke. Die haben sowohl Stadtarchiv, Stadtbibliothek und zusätzlich Wohnungen im oberen Bereich des Gebäudekomplexes konzipiert. Und das ist die Absicht, einmal das Stadtarchiv, was derzeit in der ehemaligen Bundeswehrfachschule ist und unter schwierigen klimatischen Bedingungen geführt wird, zusammenzuführen mit der Stadtbibliothek im Posthof, denn der Posthof ist ja auch stark sanierungsbedürftig. In Wietzen ist heute Morgen ein Feuer in der Halle einer ehemaligen Zimmerei ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Nienburg, Wietzen und Holtelangeln haben das Feuer mit Hilfe einer Drehleiter von oben gelöscht. Personen und Tiere sind nicht im Gebäude gewesen. Über die Brandursache und die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Und wir kommen noch zum Sport. Morgen Abend kommt es zum Kreisderby in der Fußball-Bezirksliga. Der aktuelle Tabellenführer Steimke empfängt den Aufsteiger SC Maglohe. Während die Magloer bislang erst 4 Punkte aus den ersten 7 Spielen holen konnten, steht der SVBE ungeschlagen und mit 4 Zählern Vorsprung auf Platz 2 an der Tabellenspitze. Steimkes Trainer Ralf Schüppling warnte dennoch. Es ist ein Spiel aus dem Nienburger Raum und da ist es eigentlich egal, ob man Erster oder Letzter ist. Da ist dann der Konkurrenzkampf da und da müssen wir einfach wieder hochkonzentriert zu Werke gehen, unsere Stärken ausspielen und ich hoffe, dass es dann am Ende für 3 Punkte reicht. Beginn der Partie ist am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr in Steimke. Soweit die aktuellen Nachrichten aus Nienburg und der Region.